Heute glaubt man also, dass der Atomkern größtenteils leerer Raum im größtenteils leeren Raum des Atoms ist. Ist damit das Ende erreicht? Der Wissenschaftsautor Heinz Pagels schreibt: Kein Physiker, den ich kenne, würde heute viel darauf wetten. Viele Physiker haben den Verdacht, dass auch Quarks nicht wirklich elementar sein können. Sie reden bereits von Pre-Quarks, den Bausteinen der Quarks. Es spricht nicht viel dafür, dass wir die jemals finden werden, denn der Teilchenzertrümmerer, den wir dazu brauchten, müsste so gigantisch sein, dass wir ihn einfach nicht mehr bauen können. Würde man die Pre-Quarks aber tatsächlich finden, dann ist damit zu rechnen, dass sich auch die Quarks wieder als größtenteils leerer Raum entpuppen. Je tiefer wir also in die Materie hineinblicken, desto mehr leeren Raum finden wir. Aber ist Raum wirklich leer? Keineswegs, sagen die Physiker. 1928 versuchte ein glänzender junger Physiker, Paul Dirac, Gleichungen zu formulieren, mit denen sich die Bewegungen eines Elektrons in einem elektromagnetischen Feld beschreiben ließen. Und in diesen Gleichungen wollte er die Quantentheorie, die gerade unter seiner maßgeblichen Beteiligung formuliert wurde, mit der ebenfalls vor nicht langer Zeit von Einstein vorgestellten Relativitätstheorie verknüpfen. Die 20er Jahre waren für uns Physiker wahrlich aufregende Zeiten. Dirac fand diese Gleichungen tatsächlich. Und sie gaben gewissen experimentellen Details, die den Wissenschaftlern Kopfzerbrechen bereiteten, exakte Erklärungen. Also mussten es wohl ziemlich gute Gleichungen sein. Aber sie wiesen auch einige Merkwürdigkeiten auf. Um das Absonderliche an seinen Gleichungen irgendwie anschaulich nachvollziehbar zu machen, sprach Dirac von einem Ozean virtueller Elektronen, der den ganzen Raum erfülle. Mit virtuell meinte er nicht, dass diese Elektronen nicht real seien, sondern dass sie in ihrer besonderen Existenzform für uns nicht direkt auszumachen sind. Sie sind in unserer Welt nicht direkt zu beobachten, daher virtuell. Wir stoßen bei unseren Experimenten normalerweise nicht auf sie, weil sie nicht zu unserer realen Welt gehören. Dirac sagte aber auch, es sei vielleicht möglich, solch ein virtuelles Elektron aus seinem virtuellen Ozean in unsere Welt hinüberspringen zu lassen. Das werde ein kleines Loch in der virtuellen Welt hinterlassen. Und dieses Loch werde sich uns als positiv geladenes Elektron darstellen. Deshalb nannte er es Positron. Sollte jemals ein Positron bei einem physikalischen Experiment beobachtet werden, so Dirac, so müsse es zusammen mit dem der virtuellen Welt entsprungenen Elektron auftreten. Denn das Loch, das es dort hinterlässt, ist ja das, was wir als Positron beobachten. Und natürlich wurde Diracs absonderliches Elektron-Positron-Pärchen bald darauf von den Experimentalphysikern gefunden. Die Entdeckung eines theoretisch vorausgesagten Teilchens ist ein sehr seltenes Ereignis. Experimentelle Bestätigungen theoretischer Voraussagen stärken natürlich die zugrunde gelegte Theorie, wenngleich die Physiker auch ohne diese Bestätigung schon weitgehend von der Richtigkeit der Direction-Theorie überzeugt waren. Die Entdeckung des Positrons machte also Diracs Idee eines Ozeans virtueller Teilchen glaubwürdig. Und dieser Ozean virtueller Teilchen ist das, was wir als leeren Raum ansehen.